Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. Meldet uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, ganz pünktlich, wie sich das gehört, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute auch wieder eine freie Themennacht. Das machen wir die ganze Woche. Diese Woche kein festes Thema. Ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht heißt Peter und Peter ist 71. Guten Morgen, Peter. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ja, ich hätte dich eigentlich gerne aus einem anderen Anlass mal angerufen. Der jetzige ist leider sehr traurig. Ja. Und zwar meine Frau, 69 Jahre, ist am 22.06. vollkommen überraschend und ohne einen nachvollziehbaren, medizinisch festzustellenden Befund verstorben. Was ist genau an dem 22. passiert? Beschreib es bitte mal. Ja, also meine Frau hatte ein Geräusch beim Atmen gehört und ich habe gedacht, naja, rufst mal lieber den Bereitschaftsarzt an. Mhm. Der ist dann auch gekommen, hat sie abgehört, hat also nichts gefunden, hat ein EKG gemacht, hat auch nichts Auffälliges bemerkt, hat aber dann gedacht, naja, wir fahren lieber mal ins Krankenhaus, um das abzuklären. Ja. Und dann sind wir mit dem Sandcar ins Krankenhaus gefahren und sie ist dann in die Notaufnahme reingerollt worden mit dem Krankenwagen, mhm, und angeschlossen. Und kurz darauf habe ich dann also auch schon die aus dem Fernsehen bekannte Nulllinie, mhm, gehört und habe gedacht, um Gottes Willen. Mhm. Also sie war noch gar nicht behandelt worden quasi. Sie war überhaupt noch gar nicht behandelt, ja, worden. Und ich habe dann also gedacht, mein, vielleicht hast du dich verhört und so, war dann 3 Minuten in dem Wartesaal da für die Neuaufnahmen gesessen. Und dann habe ich gedacht, naja, also wenn jetzt irgendwas gewesen wäre, wären sie ja schon da gewesen. Mhm. Aber sie haben sich dann also wieder reanimiert. Ja. Aber es war eben nicht irgendwie stabil. Ja. Das Ganze hat also 7 Stunden gedauert. Hat man also um ihr Leben gekämpft. Sie ist dann auch, weil sie mir hat bei mich gefragt, ja, was könnte denn die Ursache sein? Wir finden nichts. Die Blutwerte sind in Ordnung. Jetzt fahren wir sie also ins CT und schauen, ob wir da irgendwie eine Ursache finden. Also das war während dieser 7 Stunden? Das war während dieser 7 Stunden, ja. Wie lange haben die dich denn noch sitzen lassen, bis du dann Bescheid wusstest, dass man um ihr Leben ringt? Ja, das ging also nach einer halben Stunde, ja, ungefähr. Mhm. Also ich wollte dann auch nicht rein in das Krankenhaus, weil ich mir gedacht, in das Behandlungsteam, weil wenn sie jetzt verstorben wäre oder was, dann hätte sie mir es ja schon gesagt. Mhm, also da wollte ich auch nicht stören. Ja. So, dann haben die 7 Stunden alles Mögliche mit ihr gemacht und man hat nichts gefunden. Man hat nichts gefunden und nach also war in der Nacht und um 9:42 Uhr, dann am Sonntag in der Früh ist sie dann eben verstorben. Ist sie denn innerhalb dieser 7 Stunden nochmal zu Bewusstsein gekommen? Ja, ja, sie war ein paar Mal noch da, dann haben sie gesagt, ja, jetzt haben wir wenigstens einen Blutdruck. Ja. Und aber es war eben, sie wollten sie in ein Herzzentrum fahren, um einen Herzkatheter oder so zu machen. Mhm. Aber es ist immer wieder zusammengebrochen. Mhm. Sie konnten es also nicht transportieren. Mhm. So, dann waren die 7 Stunden um und dann ist deine Frau verstorben und du weißt bis heute nicht, woran sie eigentlich verstorben ist. Ja, genau. Wir wissen also keinen Grund. Sie hatte, wir haben also gesund gelebt, nicht geraucht, nichts getrunken. Das Einzige, was sie hatte, war ein Bandscheibenvorfall. Mhm. Aber es war auch, sie war so vor 2 Jahren war sie mal zufälligerweise im Krankenhaus, da haben sie ein EKG sicherheitshalber gemacht. Da war aber nichts, es war also nur wegen der Bandscheibe und da war alles in Ordnung. Ja. Also es war. Hätte denn die Möglichkeit bestanden, eine Obduktion vorzunehmen, um das herauszubekommen? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, ja. Weil es bringt nichts und man hat also keinerlei, die Blutwerte waren in Ordnung. Es ist einfach, die linke Herzhälfte hat dann nachher nicht mehr gearbeitet. Ja, also es ist auf jeden Fall auf irgendetwas im Herzen zurückzuführen. Im Herzen, ja, obwohl also da nie irgendwo Beschwerden hatte, hat einfach dieses Herz nicht mehr mitgemacht auf der linken Seite. Ja, deine Frau ist 69 Jahre alt. 69 Jahre alt. 69 Jahre alt, hast du gesagt. Mhm. Jetzt ist das Ganze erstmal ein paar Monate her, ein paar Wochen quasi. Mhm. Wie geht es dir denn heute? Also mir geht es eigentlich ganz schlecht, weil ich kann mir es also immer wieder nicht vorstellen, dass ich also zur Beisetzung gehe, weil ich mir dann vorstelle, wenn die da jetzt da meine Frau da vorhin tragen zu dieser Urnenstelle, das Ach, die Beisetzung hat noch nicht stattgefunden? Die hat noch nicht stattgefunden, ja. Wie kommt das? Das ist bei Urnen. Ja, das dauert. Vorher dauert es immer etwas länger. Ja, aber so lange. Wir haben hier schon September. Ja, eben. Ja, das ist ungewöhnlich. So lange habe ich das noch nie gehört. Ja. Das ist ja für die Angehörigen, sprich jetzt für dich, finde ich auch sehr belastend, weil du hast ja noch nicht wirklich jetzt mit der Sache dann abschließen können oder dich wirklich verabschieden können, wenn noch nicht die Beerdigung stattgefunden hat. Ja, ja. Mein Problem ist auch eben das, ich kann mich irgendwie gar nicht verabschieden, weil ich will gar keinen Abschied nehmen. Mhm. Ich will, dass es, ich weiß zwar, dass es endgültig ist, das ist ja klar, jetzt nach dieser langen Zeit, aber irgendwie das Symbolische, dass ich mich da von ihr verabschiede. Wann ist denn jetzt hoffentlich bald, aber wann ist denn jetzt die Beerdigung? Die ist am 5. Also am 5. September. 5. September, und ja. Das ist jetzt nicht mehr so lange. Wie lange wart ihr verheiratet, Peter? Wir waren fast 50 Jahre fast verheiratet. Fast 50 Jahre. Habt ihr gemeinsame Kinder? Leider nicht. Also meine Frau hatte 3-4 Mal eine Fehlgeburt. Mhm. Und wir wollten zwar Kinder adoptieren, aber das hat man uns seinerzeit nicht erlaubt. Da war ich noch im Studium und habe also nicht so viel verdient. Jedenfalls, da hatte man uns also nicht die Möglichkeit gegeben. 50 Jahre, das ist eine unfassbare Zeit, die es man ist eine sich unfassbare gar nicht so vorstellen Zeit kann. Und wir hatten es also wahnsinnig schwer. Meine Mutter war gegen meine Frau, meine Schwiegermutter war gegen mich. Wir mussten also uns ganz alleine durchkämpfen. Mhm. Also war es eine ganz große Liebe? Es war eine ganz große Liebe auf den zweiten Blick. Es war nämlich eigenartigerweise so, ich war vorher, ich habe mein Studium und das ja alles selber verdient, war ja Nachhilfelehrer bei einem Arzt für den Sohn und die Haushälterin da, die wollte mich immer mit ihr verkuppeln. Ach so. Sie war also Arzthelferin bei dem Arzt, meine Frau. Ja. Und ich habe gesagt, ich habe überhaupt kein Interesse. Und ein Jahr später triff ich sie mal in Regensburg. Und da hat's gefunkt? Auf der Straße und da hat's gefunkt. Das ist ja, und da habe ich gewusst, das ist die Frau meines Lebens. Das ist ja eine schöne Geschichte. Ihr habt keine gemeinsamen Kinder. Nein, leider. Das heißt, da ist dieser Rückhalt, dass man gemeinsam trauert, ist nicht gegeben. Ja. Mit wem kannst du deine Trauer austauschen? Wer ist da? Ja, also nur mit ein paar Freunden, weil die Familie hat es sich also aufgrund, dass ich mich eben für diese Frau entschieden habe, sich von mir also verabschiedet, weil die waren also, ja, für dich haben wir was ganz anderes vorgesehen und die hat noch 6 Geschwister. Ja, und da wussten andere Leute wieder mehr über das, was dich glücklich machen sollte, ne? Genau, ja. Ja. Jedenfalls haben wir also da keinerlei Ich muss das nochmal sagen, ich finde das wirklich eigentlich eine Zumutung, dass man jemanden, einen Hinterbliebenen, so lange warten lässt, bis die Beerdigung stattfindet. Mhm. Ich sag's nochmal, weil es mich wirklich ärgert, was du mir erzählt hast. Nun gut, nun wird die Beerdigung am 5. September sein. Mhm. Ich kann das einmal erstmal natürlich tief nachvollziehen, dass du geschockt bist, dass deine Frau so plötzlich ohne begreifbare Ursache nach 50 Jahren dich verlassen hat. Dann hast du jetzt diese Phase, diese Wochen hinter dir, wo das ist ja so ein Schwebezustand, in dem du bist. Mhm. Ich rate dir ganz dringend, dass du dir Menschen suchst, Peter, mit denen du dich austauschen kannst, auch über die Freunde hinaus. Die Freunde wollen vielleicht irgendwann auch nichts mehr hören davon. Ja, ja. Dann schämt man sich immer wieder damit anzufangen und du möchtest gerne darüber sprechen. Es ist ja dein Herzensanliegen im Moment. Na, ich habe mich ja auch schon eben in der psychiatrischen Klinik angemeldet für Beratung, aber da kriege ich erst Ende Oktober mal einen Termin. Ja, aber es gibt ja, wohnst du auf dem Land oder in der Stadt? Ich wohne in der Stadt. In der Stadt, gut, in der größeren Stadt. In München, ja. Ja, ja, das ist ja wunderbar. Da werden wir jetzt ein paar Sachen für dich raussuchen, wo du zum Beispiel zu einer Trauergruppe gehen kannst. Mhm. Wir werden uns einige Sachen... Das Problem bei mir ist eben das, dass ich glaube nicht an Gott und auch nicht an ein Weiterleben. Mhm. Was die ganze Sache natürlich auch schwieriger macht, weil sonst kann ich sagen, ja, du sitzt da oben natürlich. Und ich kann mich mit dir unterhalten. Das ist tröstlich. Und wenn man aber davon ausgeht, es ist vorbei, es ist vorbei. Dann ist es umso furchtbarer und umso weniger erträglich eigentlich. Ja. Jetzt habe ich natürlich auch schon gedacht, aber die sind alles meistens eben christliche Trauergruppen. Ich habe mich da auch schon ein bisschen schlau gemacht. Und ja, aber es gibt auch andere Trauergruppen, die nicht religiös orientiert sind. Ja. Lieber Peter, von meiner Seite aus wirklich mein tiefes Mitgefühl. Das tut mir sehr leid, was passiert ist in deinem Leben. Und meine nette Psychologin, die Sabine, die wird dich jetzt gleich nochmal anrufen. Und sie macht sich schlau, was in München alles so für dich interessant ist. Und ich bin sicher, dass wir dir was anbieten können. Dafür ist die Stadt so groß. Ja. Von Herzen viel Kraft und alles Gute auch für den 5. September. Ja. Und wir melden uns jetzt bei dir. Ja, ist gut. Danke sehr, Domian. Auf Wiederhören, Peter. Tschüss. 0800 220 5050 ist Monika. Monika ist 52 Jahre alt. Guten Morgen, Monika. Ja, guten Abend. Oh, du klingst aber Problem. Ganz dumpf. Kannst du irgendwie ein bisschen anders das Telefon halten? Ja, so besser? Ja, nicht so ganz doof. Wir versuchen so das gut. Mal. Okay. Du bist 52 Jahre alt. Weswegen hast du angerufen, Monika? Ja, ich habe mehrere Baustellen im Moment, muss ich sagen. Die größte Baustelle für mich selber ist, ich bin seit einem halben Jahr geschieden. Ja. Ich bin mit der Situation nicht fertig. Ich habe 3 erwachsene Kinder. Nach wie vielen Jahren Beziehung? Nach 27 Jahren Beziehung. Auch lange. Ja. Wir haben uns die letzten 3 Jahre nicht mehr so gut verstanden. Ist die Trennung jetzt definitiv von dir ausgegangen? Nein, von meinem Ex-Mann ist die Trennung ausgegangen. Mit welcher Begründung? Mit der Begründung, dass wir zu viel gestritten haben. Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen, das kam mir nicht so vor. Er hat eine neue. Ach. Und ich werde mit der Situation auch einfach nicht fertig. Während der Ehe hatte er mich auch betrogen schon einmal. Mhm. Mit dieser Frau, mit der er jetzt auch zusammen ist? Nein, mit einer anderen Frau. Ja. Und dann ist er wieder zu mir zurückgekommen. Mhm. Dann haben wir wieder ein paar Monate zusammen gelebt und dann ist er wieder ausgezogen. Mhm. Bei jeder Schwierigkeit hatte er das Problem, er konnte es nicht mit mir durchdiskutieren. Er hat seine Sachen einfach gepackt und ist immer gegangen. Mhm. Das heißt, du wärst gerne weiter mit ihm zusammengeblieben? Auf jeden Fall, ja, immer noch. Ja. Mir tut es immer noch leid, ich denke immer noch an ihn und liebe ihn immer noch und ja. Lebt er jetzt schon? Wohnt er jetzt auch schon mit der Frau zusammen, mit der neuen? Nein. Die trifft er nur überwiegend nur am Wochenende. Er hat es so begründet, dass ihr euch so oft gestritten habt? Ja, genau. Gibt es noch weitere Begründungen? Nein. Dass ich zu wenig Zeit hätte für ihn. Ist das so? dass ich... Wie kommt er auf die Idee, zu sagen, du hast zu wenig Zeit? Bist du sehr eingespannt im Beruf oder in der Familie? Ja, in der Familie auch. Ich habe auch viel gearbeitet, muss ich sagen. Mhm. Und ja, er selber war auch selbstständig, hat auch sehr viel gearbeitet. Dann habt ihr beide wenig Zeit letztendlich zur Verfügung gehabt. Genau, richtig. Mhm. Hat er denn was über seine Gefühle, die er zu dir hat, gesagt? Hat er das beschrieben? Wie meinst du das jetzt? Welche Gefühle jetzt zum Schluss? Ja, was er noch für dich empfindet? Da hat er nichts gesagt. Das hatte ich ihn auch gefragt. Ich sag, bedeutet dir überhaupt noch irgendetwas? Mhm. Und dann gab er mir nur zur Antwort, ja, das weißt du ganz genau. Das weißt du ganz genau. Was bedeutet das? Hat er zu mir gesagt. Bedeutet das ja? Du bedeutest mir was? Heißt das oder wie meint er das? Ich denke, ich würde sagen, so meint er das. Mhm. Aber es geht halt nicht, es klappt halt nicht mit uns. Nun ist die Frage, bedeute ich dir noch was, ist was ganz anderes, als wenn man fragt, liebst du mich noch? Natürlich wirst du ihm was bedeuten. Ihr wart 27 Jahre zusammen, du bist die Mutter seiner Kinder. Ihr habt eine gemeinsame Zeit eures Lebens verbracht. Wenn es nicht ganz schlimm gelaufen ist, bedeutet einem der Mensch natürlich zeitlebens dann etwas, mit dem man zusammen war. Ja, das ist richtig. Hat er denn gesagt, dass er in diese neue Frau richtig verliebt ist? Nein. Ich habe ihn gefragt, ich sag, liebst du diese Frau? Ja, dann gab er mir nur zur Antwort, wenn es nicht diese ist, dann ist es irgendeine andere. Wenn es nicht die ist, dann ist es hier irgendeine andere? Irgendeine andere hat er mir dann zur Antwort gegeben, ja. Und ist dann gegangen. Das klingt alles sehr kalt. Und das klingt alles so kaputt irgendwie. Ja, und ich denke mir, dass was bedeutet es, dass er die auch nicht so liebt, dass es nicht das Richtige ist auf Dauer, denke ich mal, oder? Ja, wobei mich jetzt erstmal gar nicht so interessiert, ob er diese Frau liebt, sondern mich interessiert vielmehr, was er für dich empfindet. Und nach den wenigen Sachen, die du jetzt erzählt hast, klingt es, das muss ich dir offen sagen, nicht gut. Das klingt für mich als Außenstehendem wirklich so, als würde der definitiv weg sein wollen von dir. Ist er jetzt auch? Ist er ja auch jetzt, ja. Gab es denn in all den Jahren, sagen wir mal so in den letzten 2-3 Jahren, auch Spannungen zwischen euch beiden? Viele Spannungen, auffallend viele Spannungen? Ja, schon. Schon. Gab es auch obwohl noch. Obwohl ich es nicht so empfunden habe, ne? Ja. Eher schon. Eher schon, eher ja. Eher offensichtlich schon, ja. Eher offensichtlich schon, gab genau. Es, gab richtig. Es, seid ihr denn noch zärtlich miteinander umgegangen? Innig? Auch nicht mehr so. War denn mal kurz zur Debatte bei euch beiden zu sagen, naja, irgendwie läuft es wirklich nicht mehr so gut. Wir gehen mal, man kann es ja mal ausprobieren, zu einer Eheberatungsstelle? Nein, ich hatte es ihm vorgeschlagen und er hat gesagt, nein, ich lasse mir nichts sagen. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Was hat er denn falsch gemacht? Ja, dass er fremdgegangen ist. Ach, das meint er damit? Das meint er damit, ja. Wie schätzt du es jetzt ein, wenn du jetzt ganz nüchtern die Sache betrachtest? Was glaubst du, wie er sich jetzt weiter verhalten wird? Ich glaube, dass er nicht zurückkommen möchte, obwohl ich mir das wünsche. Wenn wir zusammen reden, dann merke ich, dann ist er sehr gereizt. Ja. Weißt du, Monika, wenn man die Verhältnisse nicht mehr ändern kann, und das klingt ja so, glaube ich, in eurem Fall, dann muss man die Haltung, die eigene Haltung zu den Verhältnissen ändern. Damit will ich sagen, du müsstest eigentlich jetzt alles daran setzen, dich auch von ihm zu verabschieden und nach vorne zu schauen. Ja, und das fällt mir so schwer. Das ist es ja, weil ich ihn einfach noch liebe. und denke, es kann nicht zu Ende sein. Ich möchte das einfach nicht. Aber wenn man das immer wieder, wenn man das immer wieder sagt und sagt, ich möchte das einfach nicht und ich liebe ihn, kann man natürlich sich auch nicht ein bisschen lösen. Ich glaube, man kann sich erst dann lösen, wenn man sich immer wieder vor Augen führt, ja, aber der andere liebt mich nicht. Und zur Liebe gehören zwei Personen. Also muss ich mich damit arrangieren. Ja, das ist richtig. Das sagt mein Verstand ja auch. Genau. Der Verstand sagt, das Herz macht's nicht mit. Also brauchtest du eigentlich jemanden, der dir im Moment immer wieder mal so ein bisschen hilft, das Herz in die Richtung des Verstandes zu bringen. Denn je länger du festhältst an der Illusion der Liebe, an der Illusion vielleicht mit dem nochmal zusammenzukommen, während dieser Zeit wird es dir schlecht gehen. Weil du immer den Schmerz dann spürst, ja, es ist aber nicht so, der will nicht zurück. Mein Verstand sagt mir auch, der kommt nicht zurück. Ja. Und du stehst da. Richtig. Ich rate dir, Monika, vielleicht, das muss jetzt keine große Therapie sein oder sowas, aber für eine Weile mal einige Male zu einer Beratungsstelle zu gehen, einer Partnerberatungsstelle. Wir gucken mal, was wir dir anbieten können. Mit wem? Ich habe zurzeit auch eine Therapie, muss ich sagen. Ah. Und die sagen mir immer, ja, ich muss einfach an was Schönes denken, in dem Moment, wo ich an ihn denke, und muss mich ablenken. Ja, das ist natürlich schon mal ein ganz guter Trick. Ja, aber ich schaffe es einfach nicht. Also das heißt, brauchst du noch ein bisschen mehr Hilfe. Also im Klartext, du darfst dich da nicht reinsteigern in die Sehnsucht. Du darfst nicht klammern an ihm, sondern ja, du musst dir aufschreiben, der Typ schreibt sich auf ein Blatt Papier. Er liebt mich nicht mehr. Mhm. Und das beste Rezept ist, dass du dich auf keinen Fall, wenn du an ihn denkst, dich hineindenkst in schöne Sachen, die ihr früher miteinander erlebt habt. Die sind vorbei, ist Vergangenheit, vorbei, aus. Ich sag's so krass, es ist so. Das ist jetzt ein anderer Mensch und es ist eine andere Zeit. Du bist auch ein anderer Mensch jetzt. Mhm. Er liebt dich nicht. Er hat eine andere. Und wenn er die andere nicht liebt, dann liebt er noch eine andere. So hat er dir ja die Antwort gegeben. Das ist eine schlimme Antwort, Mensch, was er dir da gesagt hat. Und wenn ich die nicht liebe, dann liebe ich eine andere. Nicht dich nicht mehr. Heißt es denn, wenn er mir das gesagt hat, dass er diese Frau, mit der er jetzt zur Zeit zusammen ist, dass das auch noch nicht die richtige ist? Monika, du hoffst, das ist nicht die richtige, um die Hoffnung aufrechtzuerhalten, dass er vielleicht doch wieder zurückkommt. Ja. Den Eindruck habe ich. Das ist völlig wurscht. Richtig. Ich würde mir gar keine Gedanken über die Frau machen. Mach dir Gedanken über dich. Die Frau ist völlig unwichtig. Entscheidend ist, wie der sich dir gegenüber verhält. Er verhält sich abweisend, klar abweisend. Dein Verstand sagt, der kommt nicht mehr zurück. Das sind die Fakten und an denen musst du dich orientieren. So bitter und traurig das für dich auch ist. Mhm. So, jetzt rufen wir dich nochmal an und gucken, ob wir dir vielleicht doch noch eine pfiffige Beratungsstelle an die Hand geben können, die dich noch so ein bisschen zu deiner Therapie unterstützt. Einverstanden? Ja, selbstverständlich, gerne. Das machen wir sehr gerne, Monika. Dann wünsche ich dir alles Gute. Und gute und positive Gedanken vor allen Dingen, die dich nach vorne bringen. Das ist nett, danke schön. Und wir melden uns gleich bei dir. Das ist sehr nett, vielen Dank. Tschüss, Monika, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, ihr erreicht uns so kostenfrei oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Fritz. Fritz ist 50. Guten Morgen, Fritz. Guten Morgen, Domian. So, Fritz. Ich freue mich riesig, dich zu sprechen. Ich freue mich, dass du hier mein Gast bist. Ja, weil ich habe dich schon vor früher Zeit ganz lange mal gehört. Ja. Und da ging es mir gar nicht gut und jetzt geht es mir richtig gut. Das höre ich gerne. Damals, ja, wann habe ich dich gehört? So 88, 89 und dann einmal 2004, 2005. Mhm. Und einmal bin ich damals durchgekommen. Das heißt, wir haben damals noch miteinander geredet? Ja, 2004 haben wir einmal zusammen gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber das Leben verändert sich ja. Und zwar war auch Thema Glauben und da war ich aber noch so, wie soll man sagen, indoktriniert von der katholischen Kirche und lebte dann auch ziemlich keusch. 3 Monate hatte ich damals nicht onaniert und das fandst du schon eine sehr lange Zeit. Und ich war auch so richtig im besten Alter. Ja. Und sagte, nein, ich spare mir das auf. Und du sagtest dann so zum Schluss so, ich wünsche dir alles Gute und vor allen Dingen bald eine Freundin. Ja. Und ja, das ist dann auch mal wieder gekommen. Dann hatte ich eine Freundin. Ja. Allerdings, das war zu lange, 10 Jahre. Ich wollte immer Kinder, sie nicht. Und dann hat sich das so hingezogen. Und um auf den springenden Punkt zu kommen, vor 6 Jahren habe ich meinen Schatz kennengelernt. Mhm. Bin ich aus dieser 10-jährigen Inhaltebeziehung dann mit ihr raus. Mhm. War lange hin und her. Ich war ganz biederer, angestellter Kirchenmusiker. Ich meine, war auch schön, war auch gut. Mhm. Und ja. Und heute? Was damals 120 Kilogramm, ja. Und hatte einen Hass. Ich bin nur spazieren gegangen. Dann fing ich an, langsam spazieren zu gehen. Dann mal 100 Meter zu joggen. Ja. Und vor 2 Jahren habe ich meinen ersten Marathon geschafft. Wow. Wie ich jetzt 85 Kilogramm. Und ja, läuft alles bestens. Und vor 9 Monaten haben wir unseren Felix geboren. Das ist eine schöne Geschichte. Da hat sich der Mensch... Irgendwie alles das Laufen. Und dann fragt mich noch der Gemeindereferent, hör mal, der wusste, dass ich da in dieser 10-jährigen Kiste drin stecke. Du hast irgendwas anderes am Laufen. Ich hatte keinem Menschen was erzählt. Und er sagte, man läuft nicht einfach so. Und das war mir jetzt selber noch gar nicht so bewusst. Ich wollte es gar nicht wahrhaben. Also, dann ist so viel passiert. Dann hat die neue Liebe quasi dich auf Trab gebracht. Ja, und sie. Und da war so Telepathie dabei. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Immer, wenn sie an mich dachte, hatte ich einen stehen und bin durch den Garten gerannt und wusste nicht wohin. Und da war ich nämlich noch in dieser Phase, wo ich selber nicht Hand anlegen wollte, durfte, sollte. Und dann haben wir das hinterher dann so eruiert. Das war tatsächlich so. Ne? Also wir haben uns immer nur einmal montags zur Chorprobe gesehen, weil wir in verschiedenen Städten wohnten. Wie ist das denn? Ich kann irgendwie gar nicht, wenn ich so bei dir bin, dann bin ich so aufgeregt und will alles erzählen, was ich so erlebt habe. Lass mich zwischendurch fragen. Also eine tolle Geschichte. Du, wie 85 sagst du, wiegst du jetzt? 85 Kilo. Genau. Ja. Und ich bin immerhin irgendwie 50 Jahre alt geworden. Das finde ich auch irgendwie so cool. Und habe 31 Klavier- und Cello-Schüler, die sind jung und die schätzen mich auf einmal alle. Wie ist es denn? Weihnachtsfeier auf 41, 42. Wie ist das denn mit deinem Glauben? Ist der immer noch sehr stark, so wie damals? Ja, schon. Aber du bist nicht mehr so streng mit dir selbst. Genau, ich bin also aus der katholischen Kirche ausgetreten, weil hier im Dorf, musst du dir vorstellen, da habe ich 2 Jahre lang in beiden Kirchen sonntags abwechselnd die Gottesdienste gespielt. Mhm. An meiner katholischen und einer evangelischen. Ja. Und dann kriegten wir einen neuen katholischen jungen Pfarrer und ich war zu der Zeit noch im katholischen Gemeinderat. Mhm. Und ja, dann sagte ich, ja, ich will aber jetzt evangelisch heiraten und will auch eine Predigerausbildung machen. Mhm. Und da hast du dich nicht so beliebt gemacht. Bitte? Da hast du dich nicht so beliebt gemacht bei dem katholischen. Nee, aber ich habe von mir aus gesagt, ich mache bei beiden Gemeinden weiter Musik. Mhm. Ich bleib Freund. Aber bei ihm ging die Kinnlade so runter, als er sagte, sie treten aus der Kirche aus. Mhm. Und da sagt er, Kirchenschlüssel her, aus dem Gemeinderat rausgeflogen, das war natürlich klar. Mhm. Das heißt, du bist jetzt aber in der evangelischen Kirche und da läuft es umso besser. Ja. Und verdienst aber dein Geld noch als Kirchenmusiker? Ja, mittlerweile als selbstständiger Klavier- und Cellolehrer. Ich bin also Instrumentalpädagoge. Ja. Und auch selbstständiger Klavier- und Cembalobauer. Das läuft auch alles bestens. Ja. Ich war lange Zeit an der Gesamtschule, so aus Sicherheitsgründen, aber jetzt kann ich mir das leisten, selbstständig zu sein. Ich hatte auch 10 Jahre angestellt als Kirchenmusiker gearbeitet. Das mache ich da aber auch nicht mehr. Sondern habe jetzt einen eigenen Gospelchor und ein Gospelduo. Also da ist viel Entwicklung passiert in den letzten 10 Jahren, höre ich schon. Ja, sehr viel. Und dass jemand anruft und sagt, ich vor 10 Jahren ging es mir gar nicht gut und jetzt hat sich alles in meinem Leben verändert und ich bin froh und glücklich, finde ich sehr schön. Freue mich, das zu hören, wirklich. Du hast ein Kind, du hast eine Frau, du bist verliebt, du hast ein gutes Körpergefühl, du hast einen schönen Beruf, hast dich aus moralischen Fesseln befreit. Ja, was will man mehr? Ja. Ich meine, also einen Laster habe ich noch. Ich habe seit 7 Jahren Rauchen wieder angefangen. Ja, das ist nicht so schlimm. Also wenn ich so 3-mal die Woche 10 Kilometer jogge, so auf 30 Kilometer komme ich, dann kompensiere ich das so. Ich glaube, das wirst du auch noch schaffen, da rauszukommen. Mal wieder rauskommen, ja. Aber ich merke so, das Nikotin gibt mir trotzdem unheimlich irgendwie so einen Kick, wenn ich dann so auf die Bühne muss. Das ist immer so am Wochenende. Ja. Oder wenn ich auch eine Predigt schreiben muss. Ich muss nämlich Samstag eine Predigt vor der Kommission halten. Wenn ich das gepackt habe, dann bin ich am evangelischen Pfarrer in allen Tätigkeiten gleichgestellt, glaubt man kaum, bis auf die eine Kleinigkeit, ich darf nicht ins Taufbuch eintragen, aber ich darf einen Gottesdienst halten mit Abendmahl, ich darf eine Taufe, eine Hochzeit, eine Beerdigung, Darf ich genauso wie ein normaler evangelischer Pfarrer halten. Wie machst du das denn, wenn du da sitzt und sagst... Ganz erstaunlich, dass die evangelische Kirche so einem was erlaubt. Ja, ne? Finde ich auch. Wusste ich auch nicht, dass das geht. Wenn du da vor deiner... schreibst du dir so eine Predigt Wort für Wort auf? Oder wie machst du das? Ja, ich habe jetzt alle Techniken durchprobiert. Einmal ganz normal wie so ein Aufsatz, alles hingeschrieben, handschriftlich. Mhm. Dann habe ich es im Laptop. Dann habe ich mal nur stichpunktartig mir die da hingelegt, die Zettel. Mhm. Und dann quasi improvisiert. Mhm. Jetzt bin ich aber dabei, man kann da mittlerweile, das wusste ich gar nicht, in das normale Word-Programm per Mikrofon reinsprechen. Und ich finde, das ist das allerbeste Diktiergerät. Da kann man sogar hinterher noch mit ein paar Korrekturen, hat man schon einen fertigen Text oder kann da mal einen ganzen Satz wieder löschen. Verstehe. Und die gesprochene Schreibe ist nämlich besser als die gedachte Schreibe. Ich glaube, also ich habe da Respekt vor, wenn ein Pfarrer oder ein Priester sich da vorne hinstellt und nichts hat, und wirklich eine tolle Ansprache hält. Ja. Genau. Meistens sind das die viel besseren Ansprachen, als wenn die das vorher schön ausformuliert haben und das alles ablesen. Dann hört man irgendwann gar nicht mehr zu. Genau. Ja. So geht mir das auch. Nur die da in der Ausbildung sind jetzt noch so fixiert, wir müssen das jetzt ausformulieren. Ja klar, am Anfang traut man sich das ja auch gar nicht. Genau. Und jetzt bin ich aber mittlerweile an dem springenden Punkt, man zahlt ja. Ich meine, die katholische Kirche finde ich viel, viel schlimmer. Also ich könnte jetzt auflisten, mir fällt das jetzt nach und nach wie Schuppen von den Augen. Vor allem, weil ich in dem Verein ja auch gearbeitet habe, auf Honorarbasis. Aber mit den Menschen, mit denen ich ja aufgewachsen bin, will ich mich ja nach wie vor verstehen. Aber hast du denn an der evangelischen Kirche, in der du jetzt tätig bist, auch etwas auszusetzen? Ja, auszusetzen habe ich an beiden Amtskirchen was, dass wir Kirchensteuern zahlen. Ich meine das jetzt in keinem anderen Land. Mhm. Und diese 700 Euro, die man da quasi Eintrittsgeld zahlt und sich dann noch meistens da irgendwo ehrenamtlich engagiert, finde ich nicht okay. Ja. Auf der anderen Seite, was gibt es für Alternativen? Aber ich meine, ich bin hier auch in freien Gemeinden unterwegs, da finde ich es schon besser. Mhm. Ich bin mir noch nicht schlüssig, ob dieses Erziehungsmodell, was wir jetzt seit mehreren hundert Jahren haben, das so das Richtige ist. Naja, also ich merke schon, du bist ein Mensch der Wandlung. Wer weiß, wenn du mich in ein paar Jahren nochmal anrufst, was du mir dann erzählst, wo du vielleicht dann heimisch geworden bist. Lieber Fritz, entschuldige. Ich freue mich, dass du angerufen hast für das Feedback und wünsche dir, deiner Familie natürlich von Herzen alles Gute und auf dass es so prima weiterläuft. Ja, und deinen guten Ratschlägen, die finde ich nämlich, bis früher konnte ich da nicht so viel mit anfangen, aber ich finde die mittlerweile an den allen Punkten genial. Dankeschön, das ehrt mich sehr, dass du das sagst. Vielen, vielen Dank. Ja. Alles Gute wünsche ich dir, Fritz. Ja. Dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 1.32 Uhr haben wir. Hier ist Petra. Petra ist 58. Guten Morgen, Petra. Guten Morgen. Hallo Petra, um was geht's bei dir? Ja, es geht um Folgendes. Meine Tochter hat vor 3 Wochen nach 7 Schwangerschaftsmonaten ihre tote Tochter zur Welt bringen müssen. Nach sieben Monaten? Ja, die Kleine hatte schon ein Gewicht von 5 Pfund und sollte Anfang Oktober geboren werden. Mhm. Und es war so vor 3 Wochen, dass meine Tochter und mein Schwiegersohn nach Köln zu meinem Sohn fuhren, der dort ein Konzert gab. Und ich erwartete sie eigentlich erst viel später zurück. Und als ich die Treppe runterkomme, stehen beide im Flur drin überströmt und sagen, unser Baby ist tot. Da hatte sie die Nachricht erfahren. Während des Konzerts hatte sie gespürt, dass das Kind sich nicht mehr bewegt. Mhm. Und dann sind sie von Köln nach Velbert in die Neonatologie, also Gynäkologie, auch gefahren. Mhm. Und dort hat man den Tod des Kindes festgestellt. Ich verstehe. Ich bin gerade etwas irritiert, Petra. Du hast den Ton nicht weggeschaltet von deinem Gerät. Dann muss ich noch etwas leiser schalten. Ist es jetzt besser? Nimm den Ton ganz weg. Das ist die sicherste Methode, ja. Ja. Dann hat man festgestellt, also, dass das Kind verstorben ist. Wie ist das Kind dann auf die Welt gekommen? Also, ja. Sie musste das Kind quasi gebären, als wäre es ein lebendiges Kind. Mhm. Es wurde zur Sicherheit ein Ultraschall gemacht, bei dem mein Ex-Mann und auch ich anwesend waren. Das Bild wurde an die Wand gebeamt und wir sahen ein kleines Babys schlafend im Mutterleib, also wie schlafend, das war furchtbar. Und die Ärztin erklärte, dass sie die Geburt einleiten wird. Und ich fand das im ersten Moment eine so schreckliche Vorstellung, dass ich dann gefragt habe, ob nicht ein Kaiserschnitt gemacht werden könne. Und man hat uns erklärt, dass es für die Mutter auch gefährlich ist. Und für die Psyche ist es auch besser, vor allen Dingen auch bei einem weiteren Kinderwunsch, wenn sie das Kind so gebärt. Man hat ihr dann ein Mittel verabreicht, aber letztendlich hat es 6 Tage gedauert, bis Hanna zur Welt kam. 6 Tage? Sechs Tage. Und Franziska lief immer und hielt sich den Bauch und sagte immer, ach Mama, vielleicht schläft sie nur und sie haben was falsch gemacht. Es war schrecklich. Warst du dann bei der Geburt letztendlich dabei? Ja, ich habe die Kleine auch im Arm gehalten. Sie war niedlich, sie war ja die ganze Zeit auch geschützt durch das Fruchtwasser. Und gut, sie sah ein wenig mitgenommen aus, aber mir war das wichtig, sie im Arm zu halten und ihr was zu singen, sie zu schaukeln, weil ich habe sie auch geküsst, weil ich wollte nicht irgendein Bild im Kopf haben, sondern ich wollte meine Enkelin sehen, statt mich mit irgendwelchen Bildern herumzuschlagen. Hat deine Tochter ihre Tochter dann auch in den Arm genommen? Ja, selbstverständlich. Und ihr Mann auch und mein Ex-Mann später auch. Und die Freundin, eine Freundin ist selber hochschwanger, die wird jetzt in ein paar Wochen ihr Baby bekommen. Und die hat sich weinend, als sie davon hörte, nachts an die Nähmaschine gesetzt und hat ein weißes Spitzenhemd für Hanna genäht, das sie dann ins Krankenhaus geschickt hat. Wie lange habt ihr denn alle gemeinsam mit dem kleinen toten Mädchen verbracht? Die Kleine blieb im Zimmer meiner Kinder, also meine Tochter und mein Schwiegersohn haben ein Zweisitzzimmer bekommen. Man hatte die Betten zusammengeschoben. Die ganze Zeit durfte mein Schwiegersohn anwesend sein. Normalerweise muss der Vater pro Tag einen Betrag dafür bezahlen von 75 Euro, aber die Empathie in der Klinik war so, dass sie das überhaupt nicht berechnet haben. Sie haben die Kleine die ganze Nacht im Zimmer gehabt. Sie hatte auch ein Geburtsbändchen um ein Bett. Und mein Enkel Tim, der jetzt im Dezember 5 Jahre alt wird, die Ärzte hatten uns geraten, ihm das Baby zu zeigen. Weil es für ihn, die Mutter war hochschwanger und wenn das Kind dann plötzlich nicht da ist, und die Kleine sah ja gut aus, es ist für ihn leichter. Und wie hat er das aufgenommen? Also ich habe ihn am nächsten Morgen hinbegleitet und er hat der Hanna Bilder und Stofftiere ins Bett und hat die Kleine in ihrem Wagen ganz stolz über den Flur dann zurück in den Kreißsaal gefahren. Von dort kam sie in die Pathologie und einmal ruckelte er so über eine Bodenwelle und sagte, oh, ich muss vorsichtig sein, Hanna ist ja tot. Ach Gott, er hat das ganz gut verpackt. Ich hätte nie geglaubt, dass so ein kleines Kind so etwas sehen soll. Aber das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, dass man den Kindern das durchaus zumuten sollte und muss sogar. Ja, aber ich hatte Bedenken, verstehen Sie, er ist immerhin erst 4, er ist sehr wach, sehr rege. Ich bin seit dem ersten Tag auch viel mit ihm zusammen, aber ich wusste nicht, wie verkraftet er das. Aber er ist erstaunlich gut damit umgegangen. Ja, er ist auch mit zur Beerdigung gegangen. Er fragte mich nur, Omi, warum kommt Hanna in die Erde? Sie soll doch in den Himmel. Ich habe gesagt, sie wird von dort abgeholt. Wie schön. Und jetzt ist das Grab Hannas Garten. Aber meiner Tochter und meinem Schwiegersohn geht es natürlich sehr schlecht, denn das ist das dritte Mal, dass ihr sowas passiert ist nach Tims Geburt. Einmal nach 3, einmal nach 5 und jetzt nach 7 Monaten. Das dritte Mal schon? Ja, sie haben jetzt übermorgen in Duisburg einen Termin in einem Institut. Also als Hanna zur Welt kam, man sah, dass sie nicht die Nabelschnur um den Hals hatte. Es war also äußerlich überhaupt nicht sichtbar, warum sie jetzt tot ist. Und in der Pathologie hat man festgestellt, dass die Plazenta sich gelöst hat und das Kind nicht mehr versorgt war. War das bei den anderen Kindern auch der Fall gewesen? Das wissen wir nicht, Also ein Kind, nach 5 Monaten haben wir als Sternenkind beerdigen lassen. Das wurde auch nicht untersucht, weil es wird auch nicht unbedingt gemacht. Und das andere Kind war halt nach 3 Monaten eine Fehlgeburt. Und meine Bedenken sind halt nur, Franziska bekam von Seiten des Krankenhauses 3 Sitzungen bei einer Psychologin. Das war eine sehr junge Hochschulabsolventin, die natürlich voller Mitgefühl war und so etwas noch nie erlebt hatte und glaubte, sie müsse da jetzt ganz engagiert vorgehen. Sie wollte ihr so einen Maßnahmenkatalog mitgeben. Sie sollte also den Schrank mit der Babywäsche noch vor der Beisetzung ausräumen und so. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du, das musst du nicht tun. Trauer ist etwas sehr Individuelles. Absolut, absolut, ja. Du wirst es eines Tages tun, aber den Zeitpunkt, den bestimmst du. Mhm. Und ist denn deine Tochter im Moment immer noch bei dieser Psychologin in Behandlung? Nein, es gab nur diese drei Sitzungen. Wenn sie es jetzt machen wollte, dann müsste man das beantragen, was aber kein Problem ist. Was mich umtreibt, ist, ich habe große Sorge um die physische und psychische Gesundheit meiner Tochter, auch meines Schwiegersohnes. Das kann ich gut verstehen, Petra. Nach einem dritten Unglück dieser Art ist die Sorge auch berechtigt. Das heißt, da muss man was unternehmen. Ja, und sie ist aber, sie möchte noch ein Kind. Sie sagte letztens, und das hat mich total schockiert, aber andererseits auch ist es für mich verständlich, dieses Jahr nicht mehr. Ich frage mich nur, gesetzt den Fall, was jetzt dabei rauskommt, ob sie eine Gerinnungsstörung entwickelt hat oder ob irgendetwas bei meinem Schwiegersohn vielleicht nicht in Ordnung ist. Man weiß es nicht. Also erster Gedanke war, es ist ein gesundes Kind da. Dafür muss man dankbar sein. Ich habe Angst um sie. Verstehen Sie? Weil verstehe sie ich. Auch verstehe ich. Noch mehr. Jetzt ist, glaube ich, erstmal dann auch eine ganz umfassende Diagnostik vonnöten. Das steht ja jetzt auch an, was die Ursächlichkeiten sein könnten. Das muss man erstmal abwarten. Ja, sicher. So. Und je nachdem, was dabei herumkommt, muss man je nachdem dann auch entscheiden, ja oder nein. Ist denn deine Tochter, wäre die denn bereit, dass sie sich auch noch eine Stabilisierung bei einer weiteren psychologischen Betreuung holt? Ja, wissen Sie, das ist so Mutter, Tochter, wir haben ein gutes Verhältnis, aber wenn ich etwas sage, dann ist natürlich erstmal Opposition angesagt. Mhm. Ich wollte vielleicht mal mit einer Psychologin sprechen, weil ich möchte wissen, wie ich mit ihr umgehe und wie ich das Gespräch diesbezüglich irgendwann mal suchen kann, ohne jetzt hier diese Erziehungsrutsche loszulassen. Finde ich eine gute Idee. Ich meine, wie alt ist deine Tochter? 27. So, das ist eine erwachsene junge Frau mit ihrem Partner zusammen. Das muss sie letztendlich selbst entscheiden, wie sie jetzt weiter vorgeht und ob sie zum Psychologen geht oder nicht. Dass du für dich Hilfe suchst, nach dem Motto, wie gehe ich klug mit meiner Tochter um, das finde ich sehr richtig. Ja, damit du keinen Fehler machst. Es geschah in einer bei mir akuten depressiven Phase. Ich bin in Behandlung, ich nehme morgens ein Antidepressivum und als die da standen, Tränen überströmt, eine Sekunde lang habe ich gedacht, nein, ich will hier weg. Mhm. Und was mich umtreibt ist, was mich einerseits beruhigt und auch gut hat fühlen lassen, ist, dass ich aus dieser Situation, obwohl ich dachte, ich ertrage es nicht, so viel Kraft schöpfen konnte, dass ich die unterstützen kann, dass ich mich kaum traue, darüber zu reden, wie viel Kraft dieses Unglück in mir geweckt hat. Ich fühle mich ganz schlecht damit. Ich finde, dass gerade große Krisen einen oft zur Stärke bringen. Das finde ich gar nicht, da muss man sich nicht verschämen. Ich möchte dir einen Vorschlag machen, Petra. Ich habe hier im Hintergrund immer eine Diplompsychologin, einen Diplompsychologen. Du wirst jetzt weiter mit der Sabine, der Psychologin, sprechen. Dir einen Wegweiser geben kann, was du für dich in deiner Situation, damit du dich adäquat verhalten kannst, was du tun könntest. Wollen wir so verbleiben? Es ist ausgesprochen lieb und ich bedanke mich ganz herzlich. Sehr gerne. Ich habe die ganze Zeit mit mir herumgetragen und innerhalb der Familie spricht man das nicht gerne. Ja, das verstehe ich. Emotionen genau. So, jetzt legst du bitte auf und wir melden uns gleich. Vielen herzlichen Alles Gute Dank. Von Herzen. Danke. Tschüss, ciao. Hat sie immer sie gesagt und nicht du? Das ist immer so ein bisschen doof. Ihr könnt auch bitte auch du zu mir sagen. Hier ist Katrin. Katrin ist 54. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Katrin. So, hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Über was reden wir beide? Wir reden über eine Sache, die wir im März schon mal behackt haben, wir beiden. Ja. Da habe ich angerufen abends, weil ich am nächsten Tag eigentlich ins Gefängnis sollte. Ja, ich weiß. Und sag doch mal kurz die Fakten für die Zuschauer und Zuhörer, die sich nicht erinnern können. Genau, also mein Bruder hatte durch ein schwierige Geschäfte, sage ich mal so, Millionenschulden hinterlassen, die ich abgezahlt hatte, wo auch Gläubiger dann gesagt haben, gut, sie kann es nicht mehr bezahlen. Mhm. Und es waren noch 200 und ein paar zerquetschte übrig. Mhm. 200 Euro, ja, mhm. nicht 1000 oder so. Und die konnte ich nicht mehr bezahlen. Und der letzte Gläubiger bestand damals drauf, dass ich sie bezahle. Und wir alle konnten es nicht glauben, dass man wegen 200 Euro ins Gefängnis soll. Genau, 20 Tage hätte ich da reingesollt. Genau. Und da habe ich abends einfach angerufen, weil ich wusste auch nicht mit dem Hund. Ich habe ja einen Hund. Genau, wohin ja, mit der? Ja. Genau, und ich habe aufgelegt und dann hat euch wohl irgendwie die Geschichte komplett überrannt, weil sehr viele Leute angerufen haben. Hier war richtig was los danach, sage ich dir. Richtig, genau. Ja. Und eine Anruferin oder Hörerin, die hat mir dann auch geholfen. Die hat am nächsten Tag tatsächlich dieses Geld für mich überwiesen. Das habe ich auch noch mitbekommen und war so froh und dachte, Mann, toll, was haben wir tolle Zuschauer und Zuhörer, die so hilfsbereit sind, ja. Ich habe auch am nächsten Abend nochmal mit dir telefoniert und habe gesagt, ich bin nicht im Gefängnis. Genau, genau. Ich bin draußen geblieben. Und an diesem Tag, also an dem Tag, wo ich eigentlich ins Gefängnis gesollt hätte, und ich wusste ja, es hat geklappt mit dem Geld überweisen, da war ich in der Stadt und da habe ich ein Plakat gesehen, dass man sich typisieren lassen sollte für Knochenmarkspende. Und ich bin da rein. Ich habe ein bisschen Blut abgegeben oder und auch eine Speichelprobe und habe gar nicht mehr dran gedacht. Und Mitte letzter Woche rief mich die Klinik an, ob ich gewillt wäre, Blut zu spenden. Sie hätten ein kleines Kind wohl, einen Empfänger, der Leukämie hätte und sie bräuchten dringend Stammzellen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, mache ich das. Man lässt sich ja nicht typisieren und macht das dann nicht. Ja, das wäre ja völliger Blödsinn gewesen. Und das heißt, du musst dafür dann auch nur Blut spenden? Ja, das ist also keine Knochenmarkspende mehr. Das macht man so gut wie nicht mehr. Es ist einfach nur noch Blutspenden und da werden die Stammzellen aus dem Blut ausgewaschen dann. Das ist wie so eine Dialyse im Prinzip, kann man fast sagen. Und das hast du dann jetzt auch durchgezogen? Gestern. Gestern, ja. Ja, bin heute Morgen nach Hause gekommen und habe gedacht, ich melde mich mal bei dir. Einfach um zu sagen, hey, wir sind nicht allein da draußen und Hilfe geht manchmal seltsame Wege. Ja, ich finde, das ist eine schöne Geschichte von Geben und Nehmen. Man hat dir was gegeben und jetzt gibst du wieder was und vielleicht und rettest du sogar ein Leben damit. Man weiß vielleicht. Es nicht. Ja, vielleicht. Ich weiß es, in 3 Jahren kann ich es erfahren. Dann wird mir die Gesellschaft das vielleicht mitteilen können. Aber es ist eigentlich ja gar nicht meine Hilfe gewesen, sondern von der Zuschauerin, die mir damals geholfen hat. Denn wenn ich ins Gefängnis gekommen wäre an diesem Tag, dann wäre ich nicht zu dieser Typisierung gekommen. Und es ist ja nicht so, dass wie bei Organen man nur ein paar Marker braucht, um zu passen. Es ist ganz selten, diesen genetischen Zwilling zu finden für so eine Knochenmarkspende oder für eine Stammzellspende. Und dann hätte ich heute oder gestern diesem Kind nicht helfen können. Ja, es ist wirklich ein super tolles Anruf, weil wir nämlich auf diese Weise auch nochmal Werbung für die Knochenmarkspende machen können und auch den Leuten die Angst nehmen, dass da nicht irgendwie im Rücken was punktiert wird oder so, sondern es geht wie du. Sowieso nicht. Das ist kein Rückenmark, was wir entnehmen. Wir entnehmen ja Knochenmark. Ja. Ich wollte noch was zu deiner Geschichte und deiner Helferin fragen, Katrin, da vor ein paar Monaten. Die Zuschauerin hatte dir ja die 200 Euro dann ganz ohne Komplikationen direkt zukommen lassen. Genau, richtig. Zahlst du die jetzt zurück? Ich wollte die zurückzahlen, die wollte das nicht mehr haben. Ah. Sie hat gesagt, vielleicht kannst du irgendwie anders mal helfen. Und das habe ich gestern im Prinzip nicht materiell gemacht, sondern halt mit ein paar Litern Blut, durchgelaufen sind. Dann ist es ja noch runder jetzt, dann passt es ja alles zusammen. Genau. Katrin, das, super. Toll. Wollte ich dir einfach nur mal sagen, dass die Leute, die mit dir telefonieren, nachts auch wissen, ey Leute, es ist keiner allein da draußen. Ja. Und wenn man um Hilfe bittet, man kriegt sie sogar. Ja, das muss ich wirklich sagen. Wir hatten ja schon ein paar Mal so Fälle, wo wir dann in der Nacht noch so viel Hilfsbereitschaft bekommen haben von unseren Zuhörern und Zuschauern, dass wir wirklich sehr auch beeindruckt waren, wie unkompliziert dann manche Menschen sind und die sagen, mitfühlend auch sind und die sagen, komm, da müssen wir jetzt schnell handeln und helfen. Und in deinem Fall war es genauso. Ja, ganz genau. Ja. Und wie gesagt, eigentlich war es ja die Inge, so hieß die damals, die mir geholfen hat, dieses Kind jetzt vielleicht zu retten. Und das wäre ja das Größte, was man überhaupt machen kann, wenn man Menschenleben retten kann. Ja. Toll, dass du es gemacht hast und schön, dass du nochmal angerufen hast. Wie gesagt, dass es auch nochmal eine Aufmerksamkeit so in der Öffentlichkeit bekommt für die Blutspende. Ja, habe ich gern gemacht. Alles Gute, Katrin. Ja, dir auch, Jürgen. Dankeschön, danke, tschüss. Ciao. Tschüss. Super. So muss es sein, das freut mich. Franziska, 18 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo Franziska, weswegen hast du mich angerufen? Wegen meinem toten Vater, also das klingt jetzt sehr hart irgendwie. Er ist gestorben, als ich 5 war und ich vermisse ihn sehr. Und meine Mutter hat sehr getrauert und wir wussten gar nicht mehr weiter. Also ich weiß manchmal auch gar nicht weiter. Als du 5 Jahre alt warst, ist dein Papa gestorben. Ja, da hat man ja gute Erinnerungen mit 5. Wie hast du das in Erinnerung damals? Was ist da genau passiert? Es gibt viele verschiedene Erinnerungen. Also meine schönste Erinnerung war eigentlich immer die Hasenjagd sozusagen. Wir sind dann mit unserem kleinen Renault Clio sind ja damals dann zwischen den Dingern rumgefahren und haben dann Vögel aufgeschreckt und Hasen beobachtet, die dann durch den Wingert gerannt sind. Und an was ist dein Vater damals gestorben? An Organversagen. Organversagen, aber dann muss ja eine Erkrankung vorhergegangen sein, oder? Also anfangs lag er wegen chronischer Lungenentzündung im Krankenhaus. Mhm. Und dann, hat er sich dank einem anderen Patienten angesteckt. Ich glaube, irgendwas mit Nieren. Und er hatte dann am Ende nur noch eine Niere. Und was er genau hatte, weiß ich gar nicht mehr. Ja, wenn sich das dann verstärkt, dann ist das sehr schlimm und kann wirklich zum Tode führen. Ich gehe mal davon aus, dass dein Papa noch sehr jung war, als er gestorben ist. 52 war er. Jetzt ist ja doch schon sehr viel Zeit vergangen. 13 Jahre, du bist jetzt 18 Jahre. Normalerweise ist es ja so, dass man, ich will mal sagen, dass man sich vielleicht sogar daran gewöhnt, dass man einen Menschen verloren hat, wenn so viel Zeit vergangen ist. Nicht, dass man nicht traurig ist, aber man hat es in gewisser Weise akzeptiert. Wie ist das bei dir? Also ich habe es akzeptiert. Ich war auch in einem Trauerkurs. Wo auch andere Leute noch da waren, also Eltern mit Kindern. Und ich habe mich mit den Kindern auch sehr gut verstanden. Ich habe endlich Kinder kennengelernt, die in derselben Situation waren wie ich. Und das hat auch sehr geholfen. Und zum Glück kam ich dann auch irgendwie drüber hinweg, jedenfalls habe ich meine ganzen Gefühle sozusagen überspielt. Ja. In dieser Trauergruppe warst du damals als kleines Kind. Ja. Aber es beschäftigt dich heute immer noch so sehr, höre ich aus deiner Stimme. Ja. Wie kommt das? Also ich habe manchmal so, ich sag mal, Phasen, wo ich dann auch sehr an die Zeit zurückdenke. Und wie schwer es meiner Mutter gefallen ist und wie schwer es meinem Vater gefallen ist. Und besuchst du ihn? Besuchst du oft das Grab? Im Sommer gehe ich jeden Abend die Blumen gießen. Jeden Abend? Ja. Wie war denn damals, machen wir nochmal einen Sprung zurück, wie war denn dein Verhältnis zu deinem Papa? Ich war früher, als er noch gelebt hat, voll das Papakind. Und eigentlich, meine Mutter sagt, ich sehe ihm in allem eigentlich ähnlich. Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Hat dein Vater dir irgendwas Besonderes hinterlassen? Leider nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Erzählt denn deine Mutter oft über ihn? So gut wie nie. So gut wie nie? Sprichst du das Thema denn an? Fängst du damit an, darüber zu sprechen? Fragst du sie? Also früher, also so vor ein paar Jahren, habe ich eigentlich fast jeden Tag versucht, sie darauf anzusprechen. Nur wenn ich dann gemerkt habe, ich stoße auf so eine Mauer, dann habe ich lieber aufgegeben und ja. Du stößt auf eine Mauer. Das kann ja sein, dass deine Mutter auch mit diesem Tod immer noch nicht, also mit dem Abschied noch nicht abgeschlossen hat und nicht im Reinen ist. Das, ich glaub's auch. Ja. Das heißt, da sind jetzt so viele Jahre vergangen, wo ihr nebeneinander gelebt habt, deine Mutter und du, und eigentlich über dieses Thema gar nicht mehr so richtig geredet habt. Ist das richtig so? Mhm. Mit wem sprichst du denn überhaupt darüber, jetzt? Eigentlich mit keinem. Du gehst jeden Abend auf den Friedhof. Wie oft, so am Tag, abgesehen jetzt von dem Abend, wie oft denkst du an deinen toten Papa? Mindestens zweimal. Am Tag? Ja. Hm. Also immer dann, wenn ich halt in den Spiegel gucke, dann sehe ich so eine gewisse Ähnlichkeit zwischen ihm und mir. Guckst du dir oft Bilder an von ihm? Ja. Gibt es irgendwie Filmaufnahmen von früher, die du dir anguckst? Leider nicht. Gar nichts? Also Filmaufnahmen nicht, aber halt Fotos. Das eine Foto hat mich sehr erschreckt, als er im Krankenbett tot lag und ich daneben stand und meine Mutter. Du hast ihn damals dann tot gesehen? Mhm. Mit offenen Augen. Oh Gott. War ihm klar, als er noch bei Bewusstsein war, dass er sterben wird? Ja. Hat er denn vielleicht deiner Mutter irgendeine Botschaft für dich hinterlassen? Nicht, dass ich wüsste. Also sie hat mir mal erzählt, nachdem ich so oft gefragt hatte, hat sie mir eine Antwort gegeben. Da hieß es, dass jetzt muss ich kurz überlegen, dass sie bei ihm unten im Wohnzimmer geschlafen hatte und auf einer Luftmatratze. Und sie hat dann irgendwie nur noch dann so den letzten Atemzug noch mitbekommen. Und dann war es totenstill. Ich habe auch öfters noch erlebt, wie er einfach zusammengebrochen ist, aufs Waschbecken gefallen und das Waschbecken kaputt war. Oder er dann an die Küchentür, wo ich leider auch öfters dran hänge, gestoßen ist und hingefallen ist und ich ihm dann wieder aufgeholfen habe. Franziska, du bist 18 Jahre. Was machst du so in deinem Leben heute? Also nachdem mein Vater gestorben ist, habe ich eigentlich in der Musik meinen Trost gefunden. Seitdem spiele ich eigentlich Klavier und ja. Bist du noch Schüler? Bist du noch Schülerin? Ich mache mein Abitur. Also Fachabitur. Hast du viele Freunde? Je nachdem, was man unter viel versteht. Na, wie viel sind's? Ich glaube, ich kann sie noch an der Hand abzählen. Na ja, gut, das ist schon ganz gut. 5 Freunde zu haben, ist schon eine tolle Sache. Bist du denn so viel unter Leuten oder bist du eher so für dich zu Hause? Also teils. Unter der Woche bin ich dann doch lieber unter meinem Dach sozusagen und genieße die Privatsphäre. Weißt du, warum ich das so frage? Weil ich so den Eindruck habe, dass du so eingenommen bist von dem Tod deines Vaters, dass ich mir ernsthaft Sorgen mache, dass du darüber dein junges Leben vergisst und dich zu sehr abkapselst und dass diese Trauer dich zu sehr wegzieht vom Leben. Und das darf nicht sein. Das würde dein Vater auch nicht wollen. Ich glaube, zur zur ganz großen Trauer gehört auch, dass man irgendwann den Menschen, den man sehr geliebt hat, auch loslassen muss. Das ist für den Menschen, wie immer dieser Mensch das wahrnimmt, wenn er es noch wahrnehmen kann, gut. Und das ist für dich sehr gut auch, weil du dann mehr in die Gegenwart gucken kannst und nicht immer traurig bist. Franziska, das tut mir sehr leid, jetzt die Sendung ist gleich vorbei, du hörst die Musik. Ja. Aber wir lassen dich nicht alleine. Wir rufen dich gleich nochmal zurück. Dafür bitte ich dich aber aufzulegen und zu warten, bis es dann wieder klingelt und dann melden wir uns gleich. Einverstanden? Okay. Gut, das machen wir gleich. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute in der Technik. Volker Tarke. Morgen wieder 1 Uhr Radio 1 Live, wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht ab 0 Uhr. Könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.